Lektion 10. Text 1. Was kommt denn in Lektion 10? Aber siehst du, jetzt hast du selber gesagt, Doppelpunkt, dein Auto. So, Claudia, das war also die Lektion 9. Und jetzt, Lektion 10. Was kommt denn in Lektion 10? Perfekt. Perfekt. Tja, da können wir doch einen Lebenslauf nehmen. Aber Eduard, hatten wir doch schon. Lektion 2, Dr. Dr. Vagabund. Nein, nicht sowas. Ich meine einen richtigen Lebenslauf. Und was soll da rein? Ich meine, was willst du alles fragen? Na, zuerst natürlich, wann bist du geboren? Ja, stimmt. Das ist die erste Frage. Ja, Claudia, das ist die erste Frage. Wann bist du geboren? Ich? Ach so, am 30.09.1955 um 8 Uhr morgens. Und wo? Wirklich in Tauberbischofsheim? Nein, in Aschaffenburg. Ich buchstabiere A-S-C... Nein, bitte nicht. Das war doch nur in Lektion 1. Hast du einen Bruder oder eine Schwester? Ja, ich habe einen Bruder und eine Schwester. Die sind beide jünger als ich. Mein Bruder studiert noch und meine Schwester ist Sekretärin. Aber die leben nicht in Deutschland. Die leben in den USA. Und wie war das mit der Schule? Wo bist du in die Schule gegangen? Und wie lange? In Fulda. Von 1961 bis 1974. Da habe ich dann mein Abitur gemacht. Und dann? Bist du dann gleich an die Universität gegangen? Ja. Gleich im Herbst 1974 bin ich nach Marburg gezogen und habe dort angefangen, Jura zu studieren. Jura? Rechtswissenschaften? Aber du bist doch Lehrerin. Ja. Nach einem Semester hat mir Jura nicht mehr gefallen. Da habe ich dann ab 1975 Deutsch und Englisch studiert. Auch in Marburg? Ja, ich habe die ganze Zeit in Marburg studiert, bis 1981. Da habe ich dann das erste Lehrerexamen gemacht. Und dann? Dann bin ich nach Darmstadt gezogen und habe dort mein Referendariat gemacht. Ich habe 1,5 Jahre an einer Schule unterrichtet. Im Frühjahr 1983 habe ich mein zweites Lehrerexamen gemacht. Aber als Lehrer kann man doch heute keine Arbeit finden. Richtig. Dann war ich auch erst mal arbeitslos. Und es ging mir sehr schlecht. Im Herbst 1983 bin ich dann hierher nach Frankfurt gezogen und habe angefangen, bei der Volkshochschule Deutschkurse zu geben. Du bist ja verheiratet, Claudia. Seit wann eigentlich? Geheiratet haben wir erst im Oktober 1985. Aber mein Mann und ich haben zusammen in Marburg studiert. Wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Und deine Tochter Katharina, wie alt ist die jetzt? Knapp 2 Jahre. Sie ist im Februar 1986 geboren. Ach so, da habt ihr also geheiratet kurz bevor... Ja, ja, aber es war kein Unfall. Wir haben beide ein Kind gewollt. Und jetzt, mit dem Kind, kannst du denn da noch arbeiten? Ja, sicher, mehr als je zuvor. Erst bin ich ein paar Monate zu Hause bei meinem Baby geblieben. Aber dann habe ich einen Babysitter gefunden. Und seit Sommer 1986 arbeite ich wieder bei der Volkshochschule. Da hast du ja sicher viel Stress. Das Kind, die Familie, die Arbeit bei der Volkshochschule und dann noch... Themen hören Sie mal. Ja, das war ganz schön viel Arbeit. Aber wir sind ja schon bei Lektion 10, Thema Lebensläufe. Wen sollen wir denn nur nehmen? Goethe oder Marlene Dietrich? Oder vielleicht Boris Becker? Der ist